denken, ich kann nicht mehr außer Lustiges zu twittern. Doch mich lyrisch zu ficken wird eine enge Angelegenheit wie Gruppensex im Nissan. Die schuchteligen Stricher, da bleibt die Noten jetzt, ich spucke weg wie Kiffern. Man sieht dich unter deiner Kuscheldecke zittern, mich mitgestalten, die mehr als Fuffi-Packs vertickern. Und Pussycats, die ihren fehlenden Würge auch dafür stärker ausgeprägten Schluckreflex versichern. Wer sagt jetzt noch, dieser Kumpel wär nicht gut drauf? Das ist wie Husch, es wird umgekehrt ein Schuh draus. Was Blumenstrauß, ich klär Weiber auf der Street. Ich hab das gut drauf, wie ein Wein am Baugebiet. Ich bin ein Ghost, den keiner draußen sieht. Ihr seid bloß Fake, Chinatown MCs. Mein Name steht für Effizienz und Technik. Ich will den Löwenanteil wie der Präsident von 60. Deine Kollegen sind die größte Blamage im Game. Ich kenn keine Nullen wie das römische Zahlensystem. Du bist jetzt Künstler, ja? Warum hab ich dich Vollidiot da noch nie Ölbilder malen gesehen? Vom Außenbezirk zu den Wohnhausgebieten. Ich hab hohe Ziele wie beim Tontaubenschießen. War so heiß, war schon schwindelerregend. Doch hab die Oberhand bekommen wie beim Trinkgeld ergeben. Du siehst wie shoppen gehen am Strandboulevard. Was soll ich sagen außer Hamdulillah? Ich mach von sexy Chicas Quesadillas. Sieh mir dann im Gegenzug paar Quesadillas. Rap Messias mit deiner King Kong Präsenz. Mich haten ist nur Zeichen deiner Inkompetenz. Pusht mich hoch bis zu den prominenten Acts. Wär ein feiner Zug wie der Orient Express.